Deutschlandfunk, Hintergrundpolitik. Heute der CSU-Parteitag in Nürnberg. Eine Bilanz. Redakteurin am Mikrofon, Claudia Sanders. Wenn Politik immer ganz simpel wäre, dann wäre es ja nicht so wichtig, dass gute Politiker da sind. Dann könnte es ja jeder machen. Also deshalb stehen wir hier schon vor einer Aufgabe. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Ihnen das Wahlergebnis für die Wahl des Parteivorsitzenden der CSU bekannt geben. Es wurden insgesamt abgegeben 944 Stimmzettel. Davon waren ungültig 21, gültig damit 923, Nein-Stimmen 28, mit Ja-Stimmen 895 Delegierte. Das sind 96,97%. Politik ist nicht simpel. Und wer die Politik macht, so wie es CDU-Chefin Angela Merkel beschreibt, das ist hier bei der CSU auch völlig klar. Edmund Stoiber. Der bayerische Ministerpräsident ist in seinem Amt als CSU-Parteivorsitzender heute mit 96,97% der Stimmen bestätigt worden. Guten Abend und ganz herzlich willkommen zu dieser Sendung hier aus Nürnberg, aus der Frankenhalle, wo heute Nachmittag der 68. Parteitag der CSU zu Ende gegangen ist. Drückende Hitze draußen und angenehm kühl in der Frankenhalle. Es waren nicht heiße Debatten, die diesen Parteitag beherrschten, sondern der Wille zur Geschlossenheit. Einmal auf der Bundesebene, zwischen CDU und CSU, und zum anderen war dieser Parteitag der Start zum Landtagswahlkampf in Bayern, denn hier wird im September gewählt. Nur im Vorfeld gab es eine kleine Irritation. Der ehemalige CSU-Chef Theo Weigel ließ in einem Zeitungsinterview verlauten, dass er eine Verjüngung innerhalb der CSU-Führung durchaus für wünschenswert halte. Ein Vorstoß, der bei den Delegierten zum jetzigen Zeitpunkt nicht allzu viel Zustimmung fand. Ich meinte es eigentlich schon, manchen aus dem Herzen gesprochen hat. Gell? Ich habe es nicht gerade glücklich gefunden, dass das jetzt gerade vom Parteitag daraus kommen ist, mal das sage ich. Ja, aber im Großen und Ganzen habe ich das okay gefunden, was er gemeint hat. Ich habe es sehr schlecht empfunden, denn vor diesem Parteitag hätte eigentlich weniger gesagt. Ich meine, aber jeder kann seine Meinung äußern. Das ist dem Herrn Weigel seine Sache gewesen. Das finde ich nicht sehr gut, wenn da die Partei gespalten werden soll oder solche Unmutsäußerungen getätigt werden. Wenn das vorher nichts in die Gremien irgendwie behandelt worden ist und gleich an die Öffentlichkeit gegangen wird, das ist nicht gut. Ich finde, die Partei tut sehr viel für die jungen Mitglieder, auch was die Besetzung der Positionen mit JU-Kandidaten betrifft. Und die Wirtschaftskompetenz ist auf jeden Fall bei Bayern, also bei der CSU. Und so ist Stoibers Wahlergebnis eines der besten in der Geschichte der CSU für einen Vorsitzenden. Eine Watschen bekam allerdings sein Stellvertreter Horst Seehofer. Mit 85,1% der gültigen Stimmen blieb er weit hinter seinen früheren Ergebnissen zurück. Seehofer hatte in den vergangenen Monaten mit Kritik an Stoiber und an der Gesundheitspolitik der Union mehrfach für Schlagzeilen gesorgt. Das beste Votum errang auf Anhieb die Neu-Ulmer Oberbürgermeisterin Beate Merk, die mit 89,5% erstmals in das Stellvertreterquartett einzog. Die ehemalige bayerische Sozialministerin Barbara Stamm wurde ebenso in das Gremium gewählt wie der Europapolitiker Ingo Friedrich. Freitagabend in der Messehalle. Die grellen Scheinwerfer sind abgedunkelt. Ein Spot zeigt auf eine Menschentraube, bestehend aus Journalisten und in der Mitte Angela Merkel mit knallrotem Bläser und neben ihr sich mühsam den Weg bahnend Edmund Stoiber. Der Chef der bayerischen Staatskanzlei Erwin Huber begrüßt die beiden auf der Bühne. Die CSU weiß um den hohen Wert von Einigkeit und Geschlossenheit. Es wird auch niemandem gelingen, einen Keil zwischen CDU und CSU zu treiben, meine Damen und Herren. Sie wissen, die CSU ist eine selbstbewusste und erfolgreiche Partei, eine starke und eine verlässliche Partei, die zwar nur in Bayern kandidiert, aber einen bundespolitischen und europapolitischen Gestaltungswillen hat. Und nun, meine Damen und Herren, es steht auf der Tagesordnung Grußwort der CDU-Vorsitzenden, aber wir erwarten eine pointierte Rede von Angela Merkel. Denn gerade im Vorfeld dieses Parteitages hatte es kräftig rumort zwischen den beiden C-Parteien. Denn entgegen dem offiziellen CDU-Parteikurs hatte der hessische Ministerpräsident Roland Koch gefordert, eben nicht einer vorgezogenen Steuerreform zuzustimmen. Die Führungsspitze von CDU und CSU fand das nicht besonders hilfreich. Und so wollte Angela Merkel Zweifler überzeugen, dass es keinen Grund zur Unruhe gibt. Und es wäre ja ganz wunderlich, wenn in zwei verschiedenen Parteien nicht ab und an auch unterschiedliche Nuancen, unterschiedliche Betrachtungen, unterschiedliche Erfahrungen zur Geltung kämen. Aber liebe Freunde, das, was zählt und das, was immer wieder auch unsere politischen Wettbewerber in die Bedrulle bringt, das ist die Tatsache, dass zu allen schwierigen politischen Punkten CDU und CSU noch immer eine gemeinsame Antwort gefunden haben. Bayern. Land voller Schönheit und Faszination. Der Mythos, der hier in dem eigens für den Landtagswahlkampf produzierten Film beschworen wird, dieser Mythos solle auch im Rest der Republik wirken. Doch der Blick nach Berlin war hier in Nürnberg mit harscher Kritik verbunden. Edmund Stoiber. Kein einziges Reformvorhaben der Agenda 2010 steht im Bundesgesetzblatt. Die Arbeitslosigkeit ist auf dem höchsten Stand seit der Wiedervereinigung. Es wurde geredet, geredet, geredet, passiert ist nichts. Eine Regierung, die ist doch nicht gewählt, um den Talkshows Konkurrenz zu machen. Eine Regierung ist gewählt zum Regieren. Jedenfalls in Bayern ist das so. Rot-Grün mache eine 180-Grad-Wendung nach der anderen. Edmund Stoiber forderte, dass Schluss sein müsse mit den Lügen. Eine dieser Lügen sei die Aussage gewesen, es werde keine Steuererhöhungen geben. Gekommen sei das nun aber anders und... Kein Unternehmer wird investieren, wenn jeden Tag eine neue Steuersau durchs Dorf getrieben wird. Und dieser Zickzackkurs, der lähmt unser Land. Deutschland braucht Verlässlichkeit. Da nützt auch das Vorziehen der Steuerreform alleine nichts, wenn die Menschen kein Vertrauen darin haben, wer es macht. Die Bundesregierung, allen voran Bundeskanzler Gerhard Schröder, verhöhne die Menschen. Schröder habe beispielsweise Bauern verspottet und Lehrer als faule Säcke bezeichnet. Das sei ein Tiefpunkt deutscher Politik gewesen, meinte Edmund Stoiber heute in seinem Rechenschaftsbericht. Und ähnliche Töne hatte Angela Merkel gestern Abend angeschlagen. Jeder Mensch wird mit seinen Problemen in diesem Lande ernst genommen. Und das ist der dramatische Unterschied zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, der zum Teil die Menschen verhöhnt, der sie in Unsicherheit wiegt, der sie hin und her führt, der sie aber nicht ernst nimmt. Und Politik, die Menschen nicht ernst nimmt, ist keine Politik, die den Namen verdient. Dennoch sei man bereit, in der Opposition konstruktive Arbeit zu leisten. So sei die Reform der Minijobs eindeutig ein Erfolg von CDU und CSU. 930.000 neue Jobs im Minijobbereich. Meine Damen und Herren, glauben Sie, die wären im haushaltsnahen Bereich mit der Bürokratie von Herrn Clement entstanden? 1:1 wurde unser Konzept, was Edmund Stoiber, Christian Wulff vorgestellt hatten, im Wahlkampf. 1:1 übernommen. Eines werde jedoch nicht geschehen, dass die Opposition in Gestalt von CDU und CSU Konzepte vorlegt, damit die Bundesregierung sich mit selbigen schmücken könne. Lege die Regierung Pläne auf den Tisch, werde es von Seiten der Opposition konkrete Änderungsvorschläge geben, nicht mehr und nicht weniger. Aber so geht es nicht, meine Damen und meine Herren, dass einer hineingeht ins Wirtshaus und ruft, Freibier für alle, alle sind begeistert und dann... Sagt er, jetzt weiß ich aber nicht, wie es bezahlt werden soll. Wirt, kannst du mir vielleicht einen Vorschlag machen, wie das bezahlt werden soll? So kommt mir Gerhard Schröder vor, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das geht nicht. Dass die Bereitschaft zur Mitarbeit durchaus vorhanden sei, ließe sich auch an den laufenden Verhandlungen zur Gesundheitsreform ablesen. Aber, so CDU-Chefin Angela Merkel, nicht zu jedem Preis. In der Gesundheitsreform muss sich die Handschrift der Union wiederfinden, ansonsten machen wir es nicht. Wir wollen keine Staatsmedizin. Wir wollen keine übermäßige Belastung von einzelnen Gruppen. Wir wollen, wenn wir Menschen etwas zumuten müssen, jedem etwas zumuten, und zwar fair und gerecht. Und Gesundheit muss bezahlbar bleiben. Das Land bewegt sich. Es steht nie still. Der Mythos lebt. Zum Glück gibt's Bayern. Meint der Sprecher in dem CSU-Werbefilm. Doch bei aller Einigkeit, eine kontroverse Diskussion gab es dann doch. 2 Jahre war im Vorfeld debattiert worden und gestern Abend wurde es verabschiedet, ein Positionspapier zur Umweltpolitik. 30 Seiten umfasst es und trägt den Titel »Schützen und gestalten – die gemeinsame Verantwortung von Staat und Bürger für die Zukunft der Schöpfung«. Darin enthalten ist auch der Vorschlag, eine Autobahnmaut einzuführen, wenn auch darauf hingewiesen wird, dass durch Steuerentlastungen keine weiteren Kosten für Autofahrer entstehen sollen. Mit automatisierten Mautstationen soll festgehalten werden, wie oft die Autobahn genutzt wird. Ein Vorhaben, das eine Delegierte als schwierig empfindet. Ich möchte nur vermeiden, dass wir plötzlich eine Art Überwachungsstaat werden. Ich fahre gar keine Strecken, die vielleicht gar keiner wissen darf. Aber ich will doch wissen, wer weiß, wo ich hinfahre. Und das will ich halt im Ansatz schon vermeiden, dass dieser Eindruck aufkommt. Ansonsten bin ich mit allem einverstanden, aber ich bitte Sie doch, Bedenken dieser Art auch zu verstehen. Doch die Bedenken der Delegierten finden keinen Eingang in den Antrag. Mit großer Mehrheit wird das Positionspapier verabschiedet. Bayern ist stolz auf das höchste Wirtschaftswachstum aller Bundesländer. Und mit bayerischen Konzepten soll auch der Bundesrepublik aus der Wirtschaftskrise geholfen werden. In 4 Arbeitskreisen diskutierten die Delegierten diese Konzepte. Eines davon trägt den Titel »Womit verdienen wir morgen unser Geld?« Weichenstellungen für die Zukunft. Und was das bedeutet, erklärte der bayerische Wirtschaftsminister Otto Wieshoy. Es gibt mehrere Herausforderungen, die wir zu bewältigen haben. Das eine ist das Thema Globalisierung, wobei auch klar geworden ist, dass das Thema Globalisierung nicht ein Schreckgespenst ist. Globalisierung funktioniert nicht nach dem Gesetz der kommunizierenden Röhren. Globalisierung bedeutet, dass in vielen Ländern zusätzlicher Wohlstand entsteht und entstehen soll und dass man an dieser Wohlstandsmehrung auch Anteil haben kann. Dass damit auch Chancen für uns verbunden sind, dass gleichzeitig aber auch Risiken natürlich drin sind, weil wir merken, dass eine Reihe von Ländern auch technologisch aufholen, dass wir Wohlstandsgewinne oder Vorsprünge, die wir haben, sukzessive auch verlieren können, dass deswegen Arbeitsplätze in andere Länder wandern, wenn dort genauso günstig oder genauso qualitätsvoll und günstiger produziert wird wie bei uns. Das bedeutet, dass wir darauf Antworten geben müssen. Zu den Forderungen gehört beispielsweise, dass einstige Arbeitslose im neuen Betrieb während der Probezeit unter Tarif bezahlt werden können. Existenzgründer und Betriebe mit weniger als 20 Mitarbeitern müssten nicht mehr die Regeln des Kündigungsschutzes beachten. Zudem sollen die Beiträge zur Krankenversicherung auf 13% gesenkt werden und generell sollen die Lohnzusatzkosten unter 40% liegen. Besonders wichtig aber, so Wieshoy, die Unternehmen müssen mehr investieren. Manche haben noch nicht gemerkt, so habe ich den Eindruck, dass die Zeit hinter dem eisernen Vorhang vorbei ist, dass wir andere Wettbewerbsbedingungen haben, dass heute schon deutsche Firmen mehr in Tschechien investieren als in den neuen Ländern. Die Schüler Bayerns sind nicht nur bundesweit Spitze, sie liegen auch international in den Top 10. Für Bayern ist die PISA-Studie ein Kompliment. Und die Bildungsoffensive eröffnet unserer neugierigen Jugend Wege in die Zukunft. Thema Bildung. Trotz Spitzenplatz gäbe es noch einiges zu verbessern. Und Edmund Stoiber stellte sich heute ein sehr ehrgeiziges Ziel auf. Wir sind unter den Top 10. Aber in 10 Jahren, Frau Kultusministerin, in 10 Jahren möchte ich, und ich werde die Grundlagen dafür legen, dass Bayern unter den ersten 5 liegen wird. Das ist unser Anspruch. Unter den ersten 10 ist gut, aber unter den ersten 5 ist besser. Und wenn wir es noch weiter schaffen, ist auch gut. Wir tun ja alles dazu. Bildungsministerin Monika Hohlmeier will auch deshalb schon früher als bisher anfangen, Kinder zu fördern und zu unterstützen, wenn es denn notwendig ist. Das heißt, dass wir den Bildungsauftrag des Kindergartens sehr ernst nehmen müssen und zum Beispiel Defizite im Bereich der Sprachkompetenz bereits im Kindergarten angegangen werden müssen und dann in der Grundschule weitere Förderung stattfinden muss. Denn Kinder, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind oder die eigene Muttersprache gar nicht können, werden in der Bildung nie eine Chance haben. Und noch einen anderen Aspekt hält sie für wesentlich. Denn auch wenn Lehrer sich noch so sehr engagieren, auch ihnen sind Grenzen gesetzt. Dann kam es uns aber auch wesentlich darauf an, dass die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schulhaus zunehmend besser werden muss. Wir werden die Persönlichkeit unserer Kinder nicht bilden können und wir werden auch keine nachhaltige Bildung betreiben können, wenn Eltern und Schule nicht adäquat zusammenarbeiten. Wenn Kinder zu Hause keine Unterstützung erfahren und sich Eltern für Schule nicht interessieren, kann keine Bildung und Erziehung eines Kindes an der Schule gelingen. Wir brauchen die Unterstützung der Eltern und wir brauchen auch eine klare Feststellung, dass familiäre Erziehung durch die Schule nicht komplett kompensiert werden kann. Falls aber alle Pädagogik in der Schule sich nicht als wirksam erweist, dann, so Edmund Stoiber, müssten eben harte Konsequenzen gezogen werden. Im Mittelpunkt unserer Bildungspolitik stehen die vielen, die etwas fürs Leben lernen wollen und nicht der einzelne Chaot. Und wir werden schwer gewalttätige Schüler dauerhaft vom Unterricht ausschließen. Wer randaliert, muss von der Schule fliegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Doch auch die Lehrer müssen sich in Bayern auf Veränderungen einstellen. Dann kam noch ein Thema vor allem zur Sprache auch, dass es notwendig ist, irgendwo ein Stück weit bei den Lehrkräften auch mehr zu einer leistungsorientierten Bezahlung in der Form zu kommen, dass es nicht sein kann, dass man bei der Einstiegsstufe stehen bleibt, ganz gleich, was man in seinem Leben als Lehrerleistung erbringt. Noch 65 Tage, dann wird in Bayern gewählt. 50 plus X sei das angestrebte Ergebnis, meint Ministerpräsident Edmund Stoiber und zeigt sich damit sehr bescheiden. In Umfragen liegt die CSU schon jetzt bei weit über 60%. Spaß und Lebensfreude. In Bayern sind sie zu Hause. Ja, und manchmal, da ist Bayern richtig cool. Das war Hintergrund Politik. Heute der CSU-Parteitag in Nürnberg. Eine Bilanz. Redakteurin am Mikrofon war Claudia Sanders. Morgen im Hintergrund Wirtschaft. Ein Leben lang Pleite. Verschuldung von Jugendlichen. Und hier noch, meine Damen und Herren, ein kurzer Hinweis auf unser Programm von heute Abend. Um 20.05 Uhr unser Hörspiel Schattenzonen von Ingrid Kaven und Pierre Henry. Und um 22.05 Uhr dann das Atelier Neuer Musik mit Neuer Musik aus dem Stadthaus Ulm. Jürgen Grötzingers Orient-Okzident, eine Uraufführung.